Friedhöfe tauchen im Mesolithikum in Überflussregionen, an Seen oder am Meer auf. Berühmt sind jene im Baltikum und Karelien, Zvenjeki in Litauen und Olenji, Ostrov in Russland. In Skandinavien Vedbeck in Dänemark und Skateholm in Schweden. An der Atlantikküste Tevjek und Oedik in Frankreich und Moita de Sebastião in Portugal. Manche besaßen nur wenige Gräber, auf anderen lagen die Toten zu Hunderten. Und einige der Bestatteten werden als Schamanen tituliert. Doch hier ist Vorsicht geboten. Nicht selten sind diese Deutungen Theorie geboren. Da man von der Existenz von Schamanen ausging, wurden besonders auffällige oder merkwürdige Gräber als die von Schamanen identifiziert. Aber solche Gräber gibt es allerorten. Wir haben uns nicht so viel Mühe mit unseren Analysen gegeben, dass wir nun einfach unbesehen alles als schamanisch akzeptieren würden, was als solches tituliert wird. Tatsächlich haben wir es zumindest teilweise mit Ausgeburten jener kontaminierten Diskurse zu tun, die wir in unserer Archäologie des Schamanenbegriffs freigelegt haben. Hier wird deutlich, wie sich ideologische Vorstellungen in wissenschaftliche Disziplinen einschreiben, dort eine Eigendynamik entwickeln und selbst dann noch herumspuken, wenn der alte ideologische Rahmen verschwunden ist. Beginnen wir mit einem ebenso berühmten wie richtungsweisenden Beispiel, den Schamanengräbern von Olenji Ostrov. Sie lagen auf einer Insel im Onega-See, der zur finnisch-karelischen Seenplatte gehört. Ein Ort wie gemalt für die Jäger und Sammler des Mesolithikums, fischreich und umgeben von Wäldern. Wie viele Gräber sich auf dieser Toteninsel einst fanden, ist unklar. Viele von ihnen fielen einem Steinbruch zum Opfer. Sowjetische Archäologen konnten trotzdem mehr als 400 Gräber identifizieren, von denen sie über ein Drittel bargen. Vier davon werden als Schamanengräber angesprochen. Was sie hervorhob, war zunächst eine aufwendige Grabgestaltung. Schachtgräber, in denen die Toten aufrecht sitzend oder an die Wand zurückgelehnt platziert waren. Auch sollen sie im Gegensatz zu den anderen nach Westen und nicht der aufgehenden Sonne entgegengeblickt haben. Es waren zwei Männer und zwei Frauen, eine davon wohl noch unter 20. Je ein Mann und eine Frau waren im reiferen Alter jenseits der 40. Drei der Gräber gehörten von den Beigaben her zu den reichsten Gräbern.